Ich werde heute zu dem Thema Trauma politisch verstehen reden. Und ich bin eingeladen worden, weil Helen und Laura, genau, weil wir uns auf der Ferienuni kennengelernt haben, als ich das Buch vorgestellt habe. Wir haben nämlich gerade ein Band in der Reihe Texte zur kritischen Psychologie gemacht, der sich kritisch mit dem Störungsdenken auseinandersetzt. Es gibt ja immer mehr Diagnosen im Moment, ob das Trauma ist, ob das Depressionen sind oder was auch immer, Borderline. Und das wird ja immer weiter rausgelöst aus der Frage, was hat das mit den sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun? Wir haben bei dieser Veranstaltung haben wir uns kennengelernt und ich habe speziell in diesem Buch was zu Trauma gemacht. Und ich werde das jetzt nicht machen wie in dem Buch genau, sondern ich werde ein paar Sachen zu Trauma vorab sagen, werde dann im zweiten Schritt zur Geschichte von Trauma zeigen, wie politisch umkämpft im gesamten Jahrhundert die Frage ist, ob Trauma überhaupt etwas Politisches ist oder nicht. Das zieht sich das letzte Jahrhundert durch. Werde dann zur Diagnose Trauma sagen, welches die Widersprüche, die fürs und wider dieser Diagnose sind. Und dann zumindest versuchen zu zeigen, dass es aktuell eine Entpolitisierung der politischen Traumadimensionen gibt, um dann zum Schluss zu politischem Traumaverstehen zu kommen. Nur, dass ihr so ein bisschen die Schritte wisst. Trauma heißt Wunde. Das wissen vielleicht einige von euch. Es kommt aus dem Griechischen. Wenn wir über Trauma reden, reden wir an dieser Stelle nicht über die physischen, die Verletzungen, also die Traumastationen, die körperlichen Traumata, sondern ich rede über seelische und psychische Wunden. Und Trauma hat sich ja irgendwie in den Alltagssprachgebrauch eingeschrieben. Wir reden über Traumata, oh, das war heute wieder ein traumatisches Erlebnis. Und wichtig ist mir vorab zu sagen, Trauma ist nicht ein kleiner Kratzer, eine oberflächliche Verletzung, sondern es ist eine Art von Wunde, die, so hat ein Kollege mal gesagt, einen tiefen Riss in uns hinterlässt, in der Psyche hinterlässt, in der psychischen Struktur. Könnt ihr damit was anfangen, was eine psychische Struktur ist? Zum Beispiel, was ich von euch erwarte, was ihr jetzt, wie ihr euch verhaltet in diesem Vortrag. Und wenn was ganz Unerwartetes kommt, dass ich dann irgendwie völlig überrascht bin. Also sowas wie ein Riss, dass meine Vertrauen in die Mitmenschen und so weiter verloren gegangen ist. Also ein Riss in der psychischen Struktur. Ein Trauma ist also immer die Folge eines unfassbaren und oft auch unsagbaren Erlebnisses. Einer Erfahrung von Gewalt, die Grenzen unserer Vorstellung überschreitet. Und darüber zu sprechen, was die Grenzen unserer Vorstellung überschreitet, ist ja schon per se gar nicht möglich. Also hat es immer was mit Todesangst, Ohnmacht, ich weiß nicht, ob ich das überlebe, mit einer großen Erschütterung zu tun. Also das war mir als erstes wichtig, die Art der Wunde, um die es geht, wenn es um Traumata geht. Zweitens wird Trauma ja immer als irgendwas, was geschehen ist, gesehen. Ne? So als ein einzelnes Erlebnis. Und das ist das Zweite, was mir wichtig ist. Es ist nicht, ein Trauma entscheidet sich nicht allein daran, oder ein Trauma, wie es weitergeht, was passiert ist, was das für eine Geschichte, für ein Erlebnis war, sondern es hat immer auch was damit zu tun, was danach passiert. Was passiert mit einer Frau, die vergewaltigt wurde nach der Vergewaltigung? Was passiert mit einem Flüchtling, der schweres, zum Beispiel Krieg, Folter erlebt hat in seinem Herkunftsland, im Ankunftsland, also in Deutschland? Wie wird ihm begegnet? Erfährt er weitere Gewalt und so weiter? Das heißt, da redet man von einem traumatischen Prozess. Das wird in der klinischen, ich weiß nicht, die wenigen, die Psychologie studieren, werden das wissen, in der klinischen Symptomatik nicht unbedingt beachtet. Das heißt, das Trauma, es entscheidet sich nicht allein von der Art der Gewalttat zum Beispiel, wie es mit dem Trauma weitergeht, sondern mit dem, was hinterher wir, die Gesellschaft, die Menschen, denen die Menschen begegnen, die dieses Trauma, dieses Erlebnis gehabt haben, wie die damit umgehen. Ein Beispiel, das hat immer was mit den, also bevor ich zum Beispiel komme, mit den gesellschaftlichen Vorstellungen über Gewalt. Wird Gewalt verleugnet, wird über Gewalt gesprochen, werden Maßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen für Menschen, die Gewalt erfahren, bereiterstellt oder müssen die das erfahren haben, auch noch darum kämpfen? Und ich denke, es hat viel auch mit den Mythen zu tun, die über Gewalt, gerade wenn wir beim Thema sexualisierte Gewalt sind, bestehen. Ich habe lange im Krisenzentrum für vergewaltigte Frauen in Berlin, Lara heißen die, gearbeitet. Und da hat mir eine Frau, die zur Beratung kam, mal gesagt, die war 65, ist mit 20 in der Klinik von einem Arzt vergewaltigt worden, hat gesagt, ich werde immer noch nicht erzählen, was mir passiert ist, weil ich immer noch Angst habe vor der Frage, was hast du damit zu tun gehabt? Also so diese, dass die Gewalt beim Thema sexualisierter Gewalt an denen hängt, ja, die Schuld an denen hängt, die die Gewalt erfahren haben. Es ist ein zum Beispiel eine gängige gesellschaftliche Umgangsweise, weshalb auch das Anzeigeverhalten bei zum Beispiel sexueller Gewalt immer noch bei, man schätzt, 8% höchstens liegt. Und die Verurteilung auch. Daher ist Trauma eben nicht ein einzelnes Erlebnis. Da werde ich später nochmal, es ist nicht nur ein einzelnes Erlebnis, es ist auch ein einzelnes Erlebnis. Hat viel damit zu tun, wie es danach weitergeht. Also ist es schon per se, aus dieser Sicht gesprochen, etwas Gesellschaftliches. Es ist immer etwas Soziales und Gesellschaftliches, nicht nur was Individuelles. Und jetzt mein drittes vorab. Es ist also persönlich, individuell und gesellschaftlich, politisch zugleich. Keine Seite darf vernachlässigt werden in diesem Prozess. Weil ich individuell muss mich mit der Erfahrung auseinandersetzen. Ich muss die bearbeiten. Und trotzdem hängt es auch immer davon ab, was die Verhältnisse, die anderen, das Soziale, die Vorstellung der anderen, was die mir begegnen, wie die mir begegnen. Kann über die Gewalt gesprochen werden, ohne dass ich die Schuld dafür bekomme? Und so weiter. Also deshalb ist Trauma beides in meiner Sicht. Es ist was Persönliches und es ist etwas Politisches. Das nur so vorab als ein paar Bemerkungen zuvor. Dass das, wie weit es politisch ist und wie weit es was Individuelles ist, höchst umkämpft ist, seit Beginn, also seitdem überhaupt über sowas wie Trauma, auch wenn es nicht unter diesem Begriff besprochen wurde, das möchte ich in einem kleinen, ganz kleinen Abschnitt durch die Geschichte erzählen. Weiß nicht, ob jemand von Ihnen oder euch Judith Herrmann kennt, das ist ein Klassiker der Traumageschichte. Judith Herrmann hab ich heute mitgebracht. Namen der Gewalt. Ja, ihr lacht? Kennt ihr das? Ja? Okay. Judith Herrmann schrieb, es ist ein ganz schönes Buch, wer sich mit Traumata beschäftigen will, und auch die gesellschaftliche Seite erfasst sie mit. Die Erforschung von Traumata hat eine eigenartige Geschichte. Immer wieder gibt es Phasen der Amnesie. Also mal gibt es das Reden darüber, aber es gibt immer auch wieder Phasen der Amnesie. Und diese amnestischen Phasen, also dieses Verleugnen und Vergessen, nimmt immer neue Formen an oder immer andere Formen an. Und an dieser Geschichte lässt sich zeigen, dass es immer sowohl individuell als auch politisch ist. Was haben Sie für eine Idee, was habt ihr, wir duzen uns ja hier, ne? Das ist so diese Hochschulverseuchung. Was habt ihr für eine Idee, wo unter einem anderen Begriff, unter welchen Begriffen so Vorläuferbegriffe für Trauma aufgetaucht sind oder in welchen Kontexten gesellschaftlichen, wo das groß wurde, das Thema? Hat jemand eine Idee? Kriegserfahrung. Krieg, ja. Welcher Krieg? Erste Weltkrieg. Erste Weltkrieg, aha. Erste Weltkrieg war ein ganz wichtiger Punkt, da werde ich gleich drauf eingehen, wo 80.000 Menschen, Männer waren es ja, der britischen Armee als sogenannte Kriegszitterer galten, ja. Habt ihr vielleicht mal gehört, Kriegsneurotiker oder Kriegszitterer? Ich sage da gleich noch was zu. Noch eine andere Idee, unter welchem Deckmantel das Thema Trauma Ende des vorletzten Jahrhunderts so auftauchte, Ende des 19. Jahrhunderts? Das Thema Hysterie, genau. Genau, das Thema Hysterie ist das wohl aus der heutigen Sicht das erste, wo das wirklich Traumata versucht wurden, zu erforscht wurden, ja. Das war, ich nenne jetzt nur mal von verschiedenen Ärzten natürlich, ja, Charcot in Paris und so weiter, der nur die Symptome der sogenannten Hysterikerinnen, ja, es waren alles, also in der Regel Frauen, und Hysteria leitet sich ab von dem Wort Gebärmutter, also es war eine weibliche Krankheit quasi. Das heißt, Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Hysterie zumeist bei Frauen diagnostiziert. Und es war eine seltsame, aber auch irgendwie spannende Krankheit mit ungewöhnlichen Symptomen. Also zum Beispiel Vergessen, also was man heute als Dissoziation, also dass man kurzfristig nicht mehr weiß, wo man ist und so. Also so Abspaltungsgeschichten. Aber auch sowas wie, was dann oft verwechselt wird mit epileptischen Anfällen oder Schreien oder. Hysterie, diese unerklärlichen Symptome wurden von einigen Ärzten erforscht Und der bekannteste davon war sicherlich Freud und Freud mit seinen Fallbeispielen. Und zwar hat Freud in den Gesprächen mit seinen Klientinnen viel über frühzeitige, so nannte er das, frühzeitige sexuelle Erfahrung, inzestuöse Erfahrung, so schrieb er, erfahren. Und hat die These aufgestellt, tatsächlich relativ früh, dass die Entstehung der Hysterie, die Ursachen der Hysterie sexueller Missbrauch sind. Sexueller Missbrauch von Frauen. Und dass das nicht sagbar war Ende des 19. Jahrhunderts in der Wiener Gesellschaft, war dann das Zweite. Er hat ein Buch veröffentlicht, und zwar zur Entstehung der Hysterie. Und dieses Buch sollte eigentlich ein Bestseller werden, und er hat sich sehr viel Achtung und Anerkennung dadurch versprochen. Und was gab es für eine Reaktion? Was glaubt ihr? Absolutes, verächtliches Schweigen. Er wurde gemieden, er wurde nicht mehr einbezogen in den Kollegenkreis und so weiter. Das heißt, Freud ging dann relativ schnell auf Abstand. Und man kann, wird ihm auch nach wie vor vorgeworfen, dass er das dann in eine, von einer Theorie, dass die Ursachen der Hysterie sexueller Missbrauch sind, in die Theorie, dass die Mädchen die Männer verführen, also diese sogenannte Verführungstheorie bei Freud gewandelt hat, transformiert hat. Man kann das kritisieren, sollte man auch, weil es tatsächlich sexuelle Gewalt als Thema damit mit diesem kurzen Erscheinen schnell wieder vom Tisch war. Und was passierte? Es ist ja dieses politisch Umkämpfte. Es wurde wieder den Frauen als Schuld, als diejenigen, die diejenigen sind, die da Täterinnen, könnte man jetzt zuspitzen, ist jetzt aber echt eine Zuspitzung. Das heißt, es gab damals kein politisch-gesellschaftliches Umfeld für die Traumatheorie der Hysterie. Also die Theorie, dass der Hysterie eine sexuelle Gewalterfahrung zugrunde liegt. Freud nahm dann selbst auch Abstand von seinen Patientinnen, ja, von den Patientinnen, mit denen er gearbeitet hat, oder auch sein Kollege Breuer. Und das heißt, was daran eine wichtige Erkenntnis für das politische Verstehen ist, das Thema Trauma braucht immer auch eine gesellschaftliche Bewusstseinsentwicklung. Und Anna O., vielleicht habt ihr gehört von diesem Beispiel, Freud hat ja seine Fälle immer verschlüsselt. Kennt jemand die Geschichte von Anna O.? Ja? Ja? Also von Freud beschrieben. Also war eine von den von Freud beschriebenen Fällen, und der Kollege von Freud, der mit ihr gearbeitet hat, Breuer hieß der, brach die aus unerfindlichen Gründen, das kann man historisch auch nicht mehr, wird unterschiedlich rekonstruiert, brach die Therapie ab, und sie ihr ging es dann offenbar sehr schlecht, und sie wurde später bekannt als die mit ihrem Klarnamen, nämlich als Frauenrechtlerin Bertha Pappenheimer. Sie war Sozialarbeiterin, sie gründete Waisenhäuser für Mädchen, sie übersetzte englische Schriften aus der Frauenbewegung ins Deutsche, und sie gilt als Erfinderin des Talking Cure, also des heilenden Gespräches, könnte man das vielleicht so grob übersetzen. Und sie fand durch die Frauenbewegung eine Stimme und kämpfte gegen Missbrauch von Frauen und Kindern und hat in ihrem Testament auch was ganz Schönes, das steht auch in dem Judith Herrmann Buch veröffentlicht, sie hat darum gebeten, jeder, die ihr Grab besucht, soll einen Stein auf ihr Grab legen, um irgendwie auch daran zu erinnern, dass es ein Kampf um Frauenrechte dringend nötig ist. So. Das zu dem Thema, wie umkämpft die Frage ist, und das bei ihr, das kommt dann später noch mal mehr zur Geltung in der neueren Frauenbewegung in den 70er Jahren, wie wichtig es ist, dass gesellschaftlich auch eine Bewegung da ist, die überhaupt dieses Verschwiegene über die Gewalt, die in der Privatsphäre gedeckelt ist, sozusagen möglich macht, darüber zu sprechen, sich auszutauschen und nicht Einzelne zu isolieren und ihnen die Schuld zu geben. Noch ganz kurz zu den sogenannten Kriegszitterern und Kriegsneurosen im Ersten Weltkrieg. Das wurde auch Shellshock genannt. Das heißt, die gingen davon aus, dass die Hirnschale erschüttert wurde durch Explosionen oder Lärm. Und die Symptome waren Zittern, Schwitzen, Verstummen und so weiter. Und die wurden natürlich, die Militärpsychologie des Ersten Weltkriegs war ziemlich brutal. Man nannte das auch, es gibt einen Buchtitel auch, der heißt Maschinengewehre hinter der Front. Das waren die Militärpsychiater, die dafür sorgen sollten, mit dem Ziel, die Soldaten möglichst schnell wieder an die Front zu kriegen und das zu bagatellisieren. Also das ist ja auch ein zweites Thema, sowohl bei der sexuellen Gewalt als auch bei Kriegsfolgen, dass das bagatellisiert und geleugnet werden muss, um diese Maschinerien, also ob das die Privatsphäre ist oder auch Kriege, am Laufen zu halten. Die erste psychologische Deutung, die es dann im Ersten Weltkrieg gab, war, dass Schrecken, Angst und die Aufregung des Krieges ein nicht mehr verarbeitbares Maß hatten. Die, die das verleugnen, sagten natürlich, Mensch, die Generation vor euch haben doch auch den Krieg überstanden. Ne? Und dann wurde viel diskutiert über diese Frage, ja, das waren andere Formen von Kriegen. Der Erste Weltkrieg hatte teilweise so lange, monatelange Gefechte und so weiter, die historisch, ich weiß es, ich habe es jetzt nicht geprüft, aber historisch, soweit ich das rekonstruieren konnte, einmalig waren oder erstmalig waren. Und die Symptome wurden dann von denen, die diese Machtverhältnisse, den Krieg aufrechterhalten wollten, als Charakterfehler der Hysteriker und Psychopathen zugeschrieben. Ja? Bist irgendwas, also so. Das heißt, diese beiden Debatten nur so angetickt zeigen, dass die Frage nach Traumata immer die Frage von gesellschaftlichen Machtverhältnissen berührt. Ob das Flüchtlinge sind, ob das sexuelle Gewalt, ob das Krieg, Folter, politische Gewalt ist. Es berührt die Frage von Machtverhältnissen, von gesellschaftlichen Normen und die Frage natürlich auch der Verantwortung. Wer übernimmt Verantwortung für die, die durch Gewalt Folgen zu tragen haben? Ganz zugespitzt hat sich das dann 50 Jahre später nochmal wiederholt, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es den sogenannten Gutachterstreit, als KZ-Überlebende Entschädigungszahlungen haben wollten. Vielleicht hat jemand davon was mal gehört? Da wurde dann gesagt, nö, die Entschädigungszahlungen wurden abgewiesen mit der Begründung, dass die daraus Folgen aus einem KZ überleben haben, dass die wohl eine schlechte Konstitution gehabt haben müssten. Und dann gab es 1963 einen der Gutachter, der sagte den folgenden, eigentlich legendär gewordenen Satz in der Frage des politischen Traumaverstehens: Den Tod von wie vielen seiner Kinder muss ein Mensch symptomfrei ertragen, um eine normale Konstitution zu haben? Das war Reißler, hieß der. Zwei Bewegungen schließlich in den 60er und 70er Jahren führten zu einer zunehmenden Anerkennung und letztlich auch zu dem Resultat, dass Trauma als Diagnose offiziell anerkannt wurden. Haben Sie eine Idee, welche Bewegungen das waren? Ja, die Vietnam-Veteranen gegen den Krieg, muss man dazu sagen. Es gibt ja auch andere. Und welche zweite Bewegung könnte es gewesen sein? Die Frauenbewegung, genau. Die Vietnam-Veteranen gegen den Krieg, also die gibt es ja nach wie vor auch, sind auch immer noch aktiv, auch immer noch in den aktuellen Kriegen und beraten Soldaten, die jetzt dann irgendwie in den aktuellen Kriegen ziehen müssen oder ziehen, begann, das ist das Besondere an denen, während des Kriegs den Krieg zu kritisieren. Da viele von denen Auszeichnungen bekommen hatten, also Heldentaten im Vietnamkrieg begangen haben, gaben sie in so spektakulären öffentlichen Aktionen, wie wir geben unsere Auszeichnungen zurück, versuchten sie Druck auf die Öffentlichkeit zu machen. Sie bildeten dann sogenannten RAP, also Selbsthilfegruppen, und es gab schließlich hunderte von Selbsthilfegruppen in den USA, trafen sich mit gleichgesinnten Psychiaterinnen, also die sagten, ja, Krieg macht krank, es hat diese Folgen, und übten so politischen Druck aus. Und zwar so viel Druck, dass letztlich das dann 1980 allerdings als Diagnose in das Diagnosemanual der amerikanischen Psychiatriegesellschaft aufgenommen wurde. Da komme ich gleich aber noch stärker drauf. Die Frauenbewegung 70er Jahre begann auch, sich über Erfahrungen von sexueller Gewalt auszutauschen, dass es keine Privatsache ist. In Deutschland hat sich in Berlin 83 die erste Selbsthilfegruppe Wildwasser gegründet. Und Martina Herwernick, das ist eine Mitarbeiterin von Wildwasser in Berlin, schreibt dazu zu dem 2008 zu 25 Jahre Wildwasser, Das war für sie der Durchbruch. Sie selber beschreibt auch ihren Missbrauch durch ihren Vater und sie sagt, erst der Austausch mit den anderen Frauen, das Gefühl, nicht mehr falsch zu sein, nicht schuld zu sein und die Verhältnisse zu verstehen, mit den anderen gemeinsam die Verhältnisse zu verstehen, dass die Gewalt über Frauen oder Mädchen und Kinder ausüben und dass sie selber nicht schuld ist. Dieses Gefühl hat sich erst durch die Arbeit, Miteinanderarbeit in den Selbsthilfegruppen aufgelöst. Sowohl die Vietnam-Veteranen gegen den Krieg als auch die Gruppen aus den Frauenbewegungen waren sozusagen Selbsthilfebewegungen. die zwei Ebenen hatten immer. Und zwar, sich gegenseitig und Betroffene zu unterstützen, also konkrete individuelle Hilfe zu leisten. Und zweitens immer die Ebene der politischen Arbeit, das Bewusstsein zu schärfen für die Folgen des Krieges von, und die Folgen von sexueller Gewalt und die Folgen von Gewalt und eben auch über die Ursachen von Gewalt, ja, und dass das in gesellschaftlichen Verhältnissen, wie das eingelassen ist in die Verhältnisse. Und das führte dann sozusagen dazu, dass das Trauma, also anders als dann bei den Kriegszitterern und so weiter, anerkannt wurde als posttraumatische Belastungsstörung in einem Diagnosemanual. Ich habe euch mal so eins mitgebracht. Es gibt in den USA und international das DSM, das ist das diagnostisch-statistische Manual der amerikanischen Psychiatriegesellschaft. Und dann gibt es dieses in Deutschland gebräuchliche ICD-10, wo diese Diagnosen festgehalten sind. Otto Meyer heißt er, der sich politisch mit Traumata auseinandergesetzt hat, der in Klagenfurt lange Flüchtlingsarbeit gemacht hat und eine Professur dort hatte, sagte, der Kampf um die Diagnose war zunächst ein Kampf gegen Machthaber, gegen Folterknechte und gegen die, die versuchten, Gewalt, die Folgen von Gewalt zu bagatellisieren und zu verleugnen. Man kann also sagen, dass es eine Form des politischen Sieges war, aber eben ein sehr zwiespältiger. Und darauf möchte ich im nächsten Punkt kommen. Die Diagnose und ihre zwei Seiten. Ist es verständlich für Sie? Gibt es Zwischenfragen? Soll ich so erstmal weitermachen? Und wenn Sie, ja? Okay. Besagte Martina Helwanick sagte in diesem Interview zum 25-jährigen Bestehen von Wildwasser auch, Frauen, die Gewalt erlebt haben, werden als Traumatisierte wahrgenommen. Traumatisierung im Fachjargon, posttraumatische Belastungsstörung, ist eine psychiatrische Diagnose. Da wird also nicht mehr das Opfer einer Gewalttat gesehen, sondern ein kranker Mensch. Natürlich wird mit der Diagnose auch anerkannt, dass sexuelle Gewalt Folgen hat. Das ist der Widerspruch. Und ich möchte diesen zwei Seiten der Diagnose Trauma noch ein bisschen weiter nachgehen. Wenn wir den Traumabegriff verwenden, und ich verwende ihn ja auch, dann hat das immer diesen Widerspruch, dass es so nah an der psychiatrischen Diagnose ist. Vielleicht sollte man lieber über Gewaltfolgen sprechen. Aber es ist eben auch die Anerkennung, dass Gewalt schwere Folgen haben kann, damit verbunden. Die eine Seite also, Gewalterfahrung haben können für Menschen gravierende psychische Folgen haben. Sie können tiefgreifende Wunden und Verletzungen hinterlassen. Sie können Folgen für die Handlungsfähigkeit haben, die nachhaltig sind. Wir können, wenn wir von Trauma sprechen, in dieser Form die Folgen von Gewalt also nicht mehr, und dass das psychische Tragweiten haben kann, nicht mehr so einfach abtun. Wir können auch nicht einfach abtun, dass diese Folgen so schwer und so kompliziert nachzuvollziehen sind. Für die Außenstehenden, die das mitkriegen, genauso wie für die Betroffenen. Es gibt in der Traumaarbeit einen Leitsatz, es gibt mehrere. Nicht die Menschen, die mit diesen Folgen zu tun haben, sind unnormal. Unnormal sind die Verhältnisse, in denen die Gewalt geschieht. Also nicht du bist unnormal. Das, was du erlebt hast, ist unnormal. Ja, das stützt natürlich auf einer Weise, das ist wie gesagt die eine Seite, dass es diagnostisch anerkannt werden kann. Deshalb heißt es auch, das, was sie gerade erleben oder was du gerade erlebst, ist eine normale Reaktion auf ein unnormales Erlebnis. In dieser Perspektive, wenn wir das so verwenden, den Begriff Trauma, steht es dafür, dass wir ungewöhnliche psychische und psychosoziale Reaktionen nach einer Gewalterfahrung darüber aufklären können, dass wir sie anfangen können zu verstehen und sie nicht mehr weiter zu stigmatisieren. Das wäre eine positive Seite davon. Und das ist nötig, denn von außen betrachtet ist für Betroffene als auch für nicht Betroffene sind traumatische Reaktionen immer schwer verstehbar. Seltsam, übertrieben, sie sind unangemessen. Ein Beispiel ist, wer sich ein bisschen auskennt, kennt das, sind die sogenannten Flashbacks. Ist das jemandem ein Begriff? Diese Nachhallerinnerungen, die sowohl für Menschen, die betroffen dafür sind, als auch für die, die an der Seite von ihnen stehen, schwierig zu verstehen und erstmal erschreckend sind, für alle Beteiligten sozusagen. Das sind Erinnerungssplitter aus der Gewaltsituation, die einen Menschen überfallen in einer ganz anderen Situation, lange nach dem Gewalterlebnis, ohne dass das bewusst mit der Gewaltsituation verbunden wird, die eine panische Angst auslösen können, überfallartig. Also dieses Überfallartige macht ja auch eine große Gefährdung und also eine Gefährlichkeit von allen möglichen Situationen aus. Eine extreme Angst, Schockstarre, Todesangst oder diese Dissoziation, diese Abspaltung zum Beispiel. Eine unbewusste Assoziation an das Gewalterlebnis reicht und das Gefühl von Ausgeliefertheit und Überwältigung ist da, so als wäre es jetzt und hier. Das ist das Schreckliche. Es ist, als wäre es nicht vorbei. Es ist aber wichtig dann zu verstehen, dass es vorbei ist, wenn es vorbei ist, als würde die Gewalt erneut stattfinden. Das ist das Gefühl, das ist die Psyche, die ruft es auf. Und dass sie vergangen ist, ist erstmal nicht bewusst, nicht mal klar. Und ein Auslöser kann eben alles sein. Eine Stimmlage, eine Farbe, ein Geräusch, ein Geruch. Ort und Zeit sind unberechenbar. Im Licht von dieser, wenn wir jetzt die positiven Seite, dieser Anerkennung von Gewaltfolgen als Trauma betrachten, wird das dann aber nicht mehr als verrückt oder als, was weiß ich, irre abzutun, sondern es ist eine verstehbare, es wird zur verstehbaren, nachvollziehbaren Folge einer Gewaltsituation. Ja? Und als angemessene und normale Reaktion verstehbar. Man kann zusammenfassen, oder ich würde jetzt zusammenfassen, das Trauma in diesem Sinne zu verstehen, ist die subversive Seite des Traumabegriffs. Sie kann zeigen, dass das Zerstörerische der Gewalt gegen andere Menschen oder dass Gewalt gegen Menschen zerstörerisch ist. Und an sie kann man Anlage an eine Kritik an Verhältnissen, die Gewalt gegen andere fördern. Also es ist diese subversive Seite, die ja auch mit dem Kampf um die Anerkennung von Gewaltfolgen geführt wurde. Jetzt komme ich zu der Kehrseite. Das Trauma auf der anderen Seite zum psychiatrischen Konzept gemacht wurde, also als posttraumatische Belastungsstörung existiert, damit ist eine Diagnose verbunden. Eine Diagnose, wisst ihr, was das bedeutet, wenn man eine Diagnose vergibt oder kriegt oder was das heißt? Wie das heißt offiziell in der offiziellen Sprachregelung? Störung. Deshalb haben wir dieses Buch auch Störungen genannt, aber es ist eigentlich ein ironischer Titel. Also offiziell ist das die Klassifikation psychischer Störungen. Früher hieß es Krankheiten, aber seit 10, 15 Jahren heißt es Störungen. Das heißt, mit einer Diagnose ist immer. Und die Diagnose hat ja Rechtsverbindlichkeit, ja, für Sachen, für Therapien, für Behandlungen und so weiter. Ist immer eine Störung, eine Krankheit, ein etwas, also was ist eine Störung, eine Krankheit, ein Nicht-Normalität verbunden. Und sowohl dieses ICD-10 als auch das DSM, also die beiden Diagnosemanualen, haben weltweite Bedeutung für die Frage, was als psychische Störung gilt. Und ob man Zugang zu den medizinischen, klinischen Hilfen kriegt, ambulanten Therapien oder stationären Therapien und so weiter. Das entscheidet, also Sie können heutzutage hier in Deutschland keine medizinische Maßnahme ohne eine Diagnose kriegen. Das gilt auch für jeden Schnupfen, ja, auch für jedes Antibiotika, was Sie für Ihre viralen Schnupfen kriegen, auch. Das war jetzt ein Scherz, haha. Das heißt, Menschen, die aufgrund, und das ist jetzt wirklich die negative Seite, aufgrund der Folgen einer von Menschen gemachten Gewalttat Hilfe und Unterstützung brauchen, bekommen diese um den Preis, dass sie als krank oder gestört klassifiziert werden. Es gibt wenige Ausnahmen. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist von den Beratungsstellen oder Flüchtlingsberatungsstellen oder Beratungsstellen für Frauen, die da, wo ich gearbeitet habe, die Bundesverband der Frauennotrufe und Beratungsstellen, die ohne Diagnose ein ganz anderes Konzept haben. Darauf komme ich nochmal zurück. Ich fasse das mal zusammen mit einem Beispiel von David Becker, der das ist auf den Punkt bringt. Der Diktator hat meine Familie ermordet. Das ist ein politischer Vorgang. Bei mir taucht das als individuelles psychisches Leid auf. Ich bin verzweifelt. Was ich jetzt brauche, ist unter anderem Anerkennung, dass der Diktator meine Familie umgebracht hat und dass mein Leid mit diesem Mord zusammenhängt. Was ich nicht brauche, ist, dass man mir sagt, ja, sie sind verrückt. Das ist die andere Seite des Traumabegriffs. Und das sind auch die Widersprüche in der Verwendung des Begriffes. Es gibt aber heute, und da komme ich als nächsten Punkt drauf, ein Deutungsmonopol der psychiatrischen Sicht mit seiner Diagnostik und seinen Behandlungsvorstellungen. Und dieses Deutungsmonopol nimmt vor allem das Verrücktsein in den Blick, aber nicht den Diktator. Ja? Anlaufstellen, die andere Grundsätze in der Arbeit haben, wie Wildwasser oder die Frauenberatungsstellen, werden im Moment so massiv gekürzt, oder schon nicht im Moment, dass zum Beispiel, es ist schon eine ganze Weile, das Zitat ist von 2008 und sie sind ja sowieso nie ausfinanziert, dass Wildwasser Berlin in diesem Interview, was ich jetzt schon zitiert habe, schreibt, dass dabei Folgendes passiert, dass es die Arbeit in den Beratungsstellen, die ja immer auch mit der Bewusstseinsbildung verbunden war, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das hatte ich versucht zu sagen, die zwei Ebenen, dass es stark durch die Kürzung in den Bereich der Sozialarbeit, der direkten Arbeit, die Unterstützungsarbeit gedrängt wird und die politische Arbeit, die bewusstseinsbildende, gesellschaftliche Arbeit hinten runter zu fallen droht. Ich sage jetzt nochmal als nächsten Punkt was zu den Entpolitisierungsmechanismen durch die Hintertür, habe ich das genannt. Und zwar zum einen, wie kommt es eigentlich, dass durch die Diagnose was führt noch dazu, dass durch die Diagnose eine Entpolitisierung stattfindet? Dazu möchte ich mal einen Ausschnitt aus der Diagnose posttraumatische Belastungsstörung vorlesen. Ja? Die posttraumatische Belastungsstörung entsteht als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes, kurz- oder langanhaltend, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Hierzu gehören eine durch Naturereignisse oder von Menschen verursachte Katastrophe, eine Kampfhandlung, ein schwerer Unfall. Was passiert in dieser Aufzählung? Diese Aufzählung setzt alles gleich, oder? Sie suggeriert, dass es egal ist, was für ein Auslöser es ist, der einem Trauma zugrunde liegt. Ob es sich um Folter, um sexuelle Gewalt oder um eine Naturkatastrophe handelt. Da kann man so weit gehen zu sagen, da wird Gewalt, menschengemachte, gesellschaftliche, politische Gewalt naturalisiert. Und diese man-made Disaster, wird menschengemachte Gewalt genannt, werden zu Natural Disaster gemacht. Das heißt, die Form der Benennung der Gewalt, die in dieser Diagnose, in diesem Diagnosenmanual vorkommt, ist zugleich eine Entnennung, weil sie das nicht mehr fasst, dass es Unterschiede gibt, ob Gewalt gesellschaftlich politische Ursachen haben oder ob es zum Beispiel eine Naturkatastrophe ist, die ja letztlich wahrscheinlich dann auch Klima und so weiter Ursachen hat. Und das Diagnosesystem versucht, neutral zu formulieren, ja, sie versuchen neutral, möglichst theoriefrei, das ist ihr Anspruch, zu formulieren. Und dadurch landen sie aber dabei, dass die Symptome aufgelistet werden, ja, und dass ein Entstehungszusammenhang nicht mehr durchscheint. Das heißt, es ist wie so eine Art naturwissenschaftliche, biomedizinische Sicht, die dadurch an Boden gewinnt, weil das soziale, gesellschaftliche aus diesen Diagnose Formulierung verdrängt oder ausgeblendet wird. Wo die ganzen Diagnosen entstehen. Genau, das ist das gibt einen verbindlichen, also der ist für die psychischen Störungen, ich zitiere das jetzt mal, ja, ist das der ICD-10 Klassifikation psychischer Störung. Das ist das, womit alle Ärzte, Psychiater und alle zugelassenen Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen, so dürfen das gar nicht machen, ja. ihre Diagnosen. Also egal, ob sie eine Therapie oder Medikamente haben wollen, Psychopharmaka. Sie brauchen eine Diagnose dafür. So. Also die Gefahr, die damit verbunden ist, und ich komme gleich auch nochmal darauf, warum ich das eine ernsthafte Gefahr finde, dass Trauma, was ja ein, auch was gesellschaftlich-soziales ist, auf sowas wie naturwissenschaftliche, also biologische Vorgänge reduziert wird. Stress ist ein ganz beliebtes Moment. Ja? Das heißt, es geht zum Beispiel bei Traumata heute in den Diskussionen ganz viel darum, um die Quantität des Stresses und nicht mehr um die sozial-gesellschaftliche Frage. Also die ganzen Fragen, Schuld, Schamgefühle, die ganzen komplexen sozialen Prozesse und, der, und auch der Auslöser von einem Trauma wird mit einer bestimmten Quantität von Stress gleichgesetzt. Das ist dann wie ein starker Reiz, der eine Überflutung durch Stresshormone mit sich bringt. Und so wird es auch gedacht zum Teil, sodass das Gehirn das nicht mehr verarbeiten kann. Ich komme gleich noch auf ein konkretes Beispiel. Dann umgekehrt für die Betroffenen wird die Frage des Traumas zur Frage, ob die in der Lage sind, also wirklich befähigt sind, Stress in diesem Maße zu bewältigen. Also kann die betroffene Person das? Und das heißt dann Resilienzfaktoren zum Beispiel, ja, haben die genügend Ressourcen und Resilienz, um das hinzukriegen oder haben sie das nicht? Wie widerstandsfähig ist die betroffene Person? Welche Verletzlichkeit hat sie mitgebracht? Dann landen wir letztlich bei der Frage, hat sie eine hinreichende Konstitution für die Bearbeitung dieses Stress, dieser Stressquantität? Und Trauma wird zur Frage von den Symptomen. Der Entstehungszusammenhang und die gesellschaftlich-sozialen Fragen geraten tatsächlich ein Stückchen aus dem Blick damit, wenn man es rein aus dieser Definition des ICD-10 oder des DSM raus betrachtet. Und Sie wissen ja, das ist das einzige wissenschaftliche Werk, wo die Störungsbilder, also der DSM und der ICD-10, wie werden die festgelegt? Hat jemand eine Idee darüber, wie das entsteht? Ja? Also Kommissionen bilden, genau. Die stimmen ab. Das heißt, es sind keine wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern es sind letztlich, ob was zur Depression oder zu einer anderen Störung gehört, sind es Abstimmungsergebnisse. Ja, das sind Kommissionen in den USA. Ärzte, Psychiater. Also ein Mensch aus Deutschland sitzt da drin, ne? Glaube ich. Nee, nicht direkt. Nein, aber es gab im Spiegel, aber das ist jetzt Spiegel, das kann ich jetzt nicht verifizieren oder falsifizieren, was ich sowieso nicht tun würde, aber ich kann das nicht, ich habe das nicht nachrecherchiert. Aber im Spiegel gab es eine Angabe, als das neue Diagnosemanual rauskam, was ja wieder eine Menge mehr an Störungen und Diagnosen versammelt hat, was viel dicker ist zum Beispiel als der alte, gab es das, ich weiß die Prozentzahl nicht mehr, aber das eine über 50% auch Verträge mit den Pharmaindustrien haben. Also so. Aber gut, das ist jetzt verschwörungstheoretisch und so, aber Spiegel kann man nachlesen, ne? Da gibt's auch im Internet. Okay. Ich wollte noch ein Stück den Faden weiterspinnen, und zwar wollte ich die These aufstellen, ich wollte auf einen anderen Punkt gehen, dass diese naturwissenschaftlich reduzierte Sicht, also auf biologische Vorgänge, dass die ganz stark von der Konjunktur der Neurobiologie auch Rückenwind bekommt. Und da gibt es in der Traumadiskussion, Traumafachdebatte gerade, sehr extreme Entwicklungen. Und zwar an einem Beispiel mache ich das deutlich. Viel Aufmerksamkeit derzeit bekommt eine neue Therapierichtung, die sich rein auf hirnbiologische Vorgänge im Bereich Traumata konzentriert, nämlich die narrative Expositionstherapie. Hat von der schon mal jemand was gehört? Nee. Die Forscherinnen gehen von einem, in allen Traumatheorien spielt das, was im Gehirn passiert, eine herausragende Rolle, ja? Weil es geht ja auch um biologische Vorgänge auch. Und zwar gehen die davon aus, dass es im Gehirn zwei Gedächtnissysteme gibt. Ich mache das jetzt ganz knapp. Zum einen das heiße oder assoziative Gedächtnis, Hot Memory. Das wird der Amygdala, dem Mandelkern, einem Hirnteil zugeordnet, der als alter Hirnteil gilt, stammesgeschichtlich. Zum anderen das kühle autobiografische Gedächtnis, Cold Memory, in dem Ereignisse chronologisch und kontextualisiert abgespeichert werden. Das wird dem Hippocampus zugeordnet. Es gibt auch so einen schönen Film über Traumatherapie bei Kindern. Da sagt er, das eine ist das Eidechsengehirn, das alte. Kennen Sie den? Und das andere ist das Professorengehirn, ja? Das ordnet, strukturiert. Und das alte ist sozusagen, das kann das nicht einordnen. Das macht so das, was so eine Eidechse kann. Kalt, warm, Schwanz ein, Schwanz raus und so, ja? Das Trauma heißt demzufolge dieser Theorie, dass bei einem hohen Stresslevel, was wir gerade schon hatten, also traumatischem Stress, eine zeitlich-räumliche Speicherung in dem Professorengehirn misslingt. Es wird nicht zugeordnet. Das heißt, die Sinneseindrücke können nur ohne zeitliche Dimensionen abgespeichert werden. Sie erinnern sich deshalb, das ist jetzt die Flashback-Theorie hirnbiologisch. Die erlebten Situationen können nicht mehr zugeordnet werden, aber sie bleiben vorhanden. In dieser Theorie wird der hohe Stresslevel zum Misslingen der Sprachgedächtnisleistung gebracht. Also dass es dieses Überfallartige aus dem alten Erlebnis immer wieder gibt. Und das wird als Kern des Traumas verstanden. Und die Therapie, diese narrative Expositionstherapie, setzt auf zwei Sachen. Eine Verbalisierung des Traumageschehens durch eine gezielte Konfrontation mit dem Gewalterlebnis. Und darauf, dass Gewöhnen an das Schreckliche. Und die Zuspitzung in dieser Therapie ist, dass sie sagt, es braucht höchstens 10 Stunden. Es ist auch ganz egal, mit wem der Betroffene spricht. Sie können das nachlesen. Es gibt eine richtig große Forschung und Website, die sitzen in Konstanz, narrative Expositionstherapie. Und es kann unabhängig davon stattfinden, ob eine Stabilisierung heißt, gibt es für den Menschen innere und äußere Sicherheit, ja? ob das stattgefunden hat. Ich erzähle das nicht, weil es jetzt so ein ganz abseitiges, schreckliches oder extremes, vielleicht ist es ja auch ein nützliches Beispiel ist, sondern weil diese Schule gerade auch Einfluss nimmt auf die Frage, was wird an Traumatherapie als Standard, als Leittherapie möglich? Die anderen Formen der Traumatherapie setzen viel mehr auf Stabilisierung als erstes. Das heißt, ein Mensch, der ein Gewalterlebnis zu verarbeiten hat, braucht äußere Sicherheit, aber er braucht auch die innere Sicherheit. Das ist das Gefühl, dass ich aus der Gewalterfahrung raus bin. Und das braucht Zeit. Während die Vertreter, von denen ich Ihnen erzählt habe, die haben das in Ruanda zum Beispiel mit Menschen, das sind standardisierte Experimente gewesen, gemacht. Die haben das in 3 bis 10 Stunden gemacht und haben die These, und das belegen sie auch experimentell, dass das durch die Gewöhnung an das Schreckliche und durch die Versprachlichung ausreichend sein könnte. Ja. Was ist denn die Gewöhnung an das Schreckliche? Durch das immer wieder Erzählen, und da gibt es auch an der Charité jetzt eine neue Geschichte, da erzählen Sie, wenn Sie erlebt haben, erzählen Sie das und Sie kriegen Kopfhörer und hören sich das immer wieder an, bis es das Aversive verloren hat. Das ist eine lerntheoretische These. Ich bin keine Vertreterin dieser Therapierichtung, aber es ist eine Lern, dass Reize an Aversivität verlieren, wenn wir uns daran gewöhnen. So, es ist eigentlich ein Teil von der Reizreaktionstheorie. Im Gegensatz dazu, jetzt komme ich zu der anderen Seite, sagen andere Traumatherapeutinnen, dass das ohne eine Stabilisierung zum Beispiel nicht geht und dass das längere Zeit erfordert. Und Betroffenen kontrollierte oder politische Ansätze, wie jetzt, ich nehme jetzt einfach das Beispiel Wildwasser weiter, sagen, dass Selbstbestimmung im Rahmen einer Bearbeitung der Gewalterfahrung eine ganz wichtige Rolle spielt. Weil Gewalt ja eine Ohnmachtserfahrung ist und das heißt, ich brauche in der Bearbeitung der Gewalterfahrung auch eine Selbstbestimmung über die Situation, um diese Ohnmachtserfahrung nicht zu wiederholen und zu reproduzieren. Das heißt, es gibt da einen Riesenstreit drum gerade um diese Therapierichtung. Das Die einen sagen, das reicht für die Bearbeitung des Traumatas und das ist eine zugespitzt neurobiologische Richtung. Und die anderen sagen, es braucht ganz andere soziale, gesellschaftliche, es braucht zum Beispiel, wenn es jetzt unabhängig von gesellschaftlichen Fragen um eine therapeutische Beziehung geht, eine stabile, vertrauensvolle therapeutische Beziehung, um sowas bearbeiten zu können. Und in diesen Streitpunkten stecken Differenzen um Menschenbilder, aber auch die Frage wieder drin, wie politisch muss man ein Trauma verstehen? Oder, jetzt habe ich natürlich ein ganz extremes Beispiel genommen, was aber nicht ganz abseitig ist, wie sehr kann ich sowas wie Traumata reduzieren auf einen biologischen Vorgang? Das war mir jetzt wichtig, einfach dieses Spektrum zu zeigen. Therapeutische Ansätze sind ja noch nicht unbedingt politische Ansätze. Das waren jetzt drei eigentlich, das habe ich so ein bisschen weggewischt. Therapeutische Ansätze sagen zumindest, das sind Luise Reddemann, psychodynamische Traumatherapien zum Beispiel, sagen, es braucht eine therapeutische Beziehung. Eher betroffenen kontrollierte, also die aus der Selbsthilfebewegung entstandenen Ansätze sagen, es braucht Selbstbestimmung im Prozess, es braucht eine Reflexion von Machtverhältnissen, die Überwindung der Isolation und Begegnung auf Augenhöhe zur Traumabearbeitung. Das wäre eher die politische Seite. Ich glaube, dass das ist mein vorletzter Punkt, dass aktuelle Entwicklung, das sind ökonomische Einsparungen, ganz klar, Kürzungen, Umbau, Standardisierung, dass die bestimmte Ansätze befördern, die solche Therapien und Lösungen für Traumata in den Vordergrund bringen gerade. Oder auch so ihnen mehr Deutungshoheit geben als ich zum Beispiel denke, dass sie kriegen sollten. Und Otto Meyer, den ich vorhin schon zitiert habe, sagt, die experimentell orientierte Psychologie holt sich unter Berufung auf medizinische Standards die Traumadiskussion zurück. Also die politische Traumadiskussion zurück. Und da gibt es mehrere Bausteine drin. Ich versuche das mal ganz knapp zu machen. A, die evidenzbasierte Medizin. Die evidenzbasierte Medizin setzt voraus, dass Wirksamkeit einer Therapie in kontrollierten, randomisiert kontrollierten Studien nachgewiesen wird, also in Kontrollstudien. Der Aufbau solcher Studien folgt der Logik der experimentellen Psychologie. Ich weiß nicht, hat da Katrin drüber gesprochen beim letzten Mal? Nee. Oder wie Holzkamp, das ist einer der Mitbegründer der kritischen Psychologie, der variablen Psychologie. Man kann sich das ganz knapp so vorstellen. Man setzt Versuchspersonen einer bestimmten Reizbedingung aus und registriert, wie sich darauf bestimmte Reaktionen verändern. Das sind die abhängigen und die unabhängigen Variablen. Um verallgemeinerbare Ergebnisse zu kommen, muss man diese Versuche wiederholen, diese Experimente. So ist die Idee. Das setzt aber voraus, dass Subjektivität und Gesellschaft eliminiert werden. Was wäre ja ein Störfaktor, gesellschaftliche Fragen. Es muss ja ein Setting sein, wie so ein Rattenexperiment quasi. Die Studien müssen unabhängig von Raum und Zeit standardisiert wiederholt werden können. Und das macht den Kern auch der evidenzbasierten Medizin aus. Das, was in diesen Studien nachgewiesen wird, als wirksam als Therapie, das wird dann auch zugelassen. Und Studien, die dieser Logik nicht folgen, heißen auch naturalistisch unkontrollierte Studien. Und die Erkenntnisse aus diesen Studien sind unter der Annahme, dass evidenzbasierte Medizin die wirksame Medizin ist, die auf diesen Versuchen, Experimenten basiert, sind die weniger aussagekräftig aus dieser Logik heraus. Damit wird die Vorstellung einer experimentell naturwissenschaftlichen Psychologie zum Kernstück von der Vorstellung, was wissenschaftlich ist und was gültig ist. Das wäre so eine Kritik aus der kritischen Psychologie. Und das ist im Moment das, was auch in der Traumaforschung passiert. In den aktuellen Forschungen wird also als Wirklichkeit nur anerkannt, was in der Form eines kontrollierten Experiments überprüfbar und messbar ist. Und man kann natürlich nicht alles messen, was die narrative Expositionstherapie, die misst, in einem überschaubaren Zeitraum, inzwischen machen die das sogar mit Stresshormonen, mit Speichelmessungen. Das ist aus meiner Sicht wirklichkeitsfern. Zum Beispiel schreibt ein Vertreter dieser Therapierichtung, sie habe zur Voraussetzung, dass der Alltag stabil ist und die Menschen hinreichend emotionale Toleranz haben. Aber wie realistisch ist das zum Beispiel nach einer Vergewaltigung? Die Gefahr ist jetzt, dass eine politische und gesellschaftlich kontextualisierte Traumaarbeit angesichts der Vorherrschaft dieser medizinischen Vorstellungen ins Hintertreffen gerät, weil sie eine Manualisierung, eine Ausrichtung an schematisierten Verhaltensweisen und so weiter bewusst ablehnt. Zum Beispiel ist in der Beratungsstelle, in der ich gearbeitet habe, gab es den Grundsatz, jede Frau braucht ihren eigenen Weg. Und das ist ein Grundsatz, der konsequent davon ausgegangen ist, dass es keine standardisierten Vorgehensweisen geben sollte, weil jede ihren eigenen Weg finden soll. Zum Zweiten gab es den Grundsatz der Parteilichkeit. Das hieß nicht, wir sind parteilich mit jeder Frau oder jeder wird geglaubt, sondern Parteilichkeit heißt zum Beispiel, die Widersprüche in den Verhältnissen werden in der Beratungsarbeit mitreflektiert, sich darin nicht verhalten zu können oder anders verhalten zu können. Was du gesagt hast, finde ich, ist eine total wichtige Linie. Gerade im Moment werden ja diese in der Psychiatrie diese Entwicklung des PEP, diese durchgängigen, leistungsorientierten, pauschalisierenden Vergütungssysteme, wo jede Störung aus dem ICD-10-Störung ja, ein bestimmtes Budget, eine bestimmte Vorgehensweise zugeschrieben wird. Und wenn das nicht hilft, wird es, glaube ich, teurer. Irgendwie so ist. Das wird aber gerade erst probeweise eingeführt. Das heißt, es geht unter diesen ökonomischen Vorzeichen gibt es verschiedene Gefahren und deshalb auch die Tendenz der strukturellen Entpolitisierung von Traumaverständnissen. Das heißt, ich würde es jetzt nochmal ganz knapp zusammenfassen, dass diese manualisierten, standardisierten Verfahren sich gut an die Vorgaben von Einsparungen und Pauschalierung und Standardisierung im Gesundheitssystem einpassen. Und dass das eine Gefahr ist, das ist eine Gefahr, dass das gut zusammenpasst, dass es gut ineinander greift, dass es deshalb auch so eine ganz gute Konjunktur gerade hat. Dann das Zweite ist, dass auch das Neurobiologische, dem ja viel mehr, ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Felix Hasler Neuromythologie kennt, wo viel mehr an Ideen, was die Neurobiologie rausfinden kann, als das, was faktisch stattfindet, aber sehr viel Forschungsgelder da reingehen. Also gibt es ja auch einen sehr schönen Artikel von Vanessa Lux zu. Und drittens gibt es ja auch ein Menschenbild, das suggeriert, wir können alles managen. Und das ist auch in der Traumaarbeit und im Traumaverstehen angekommen. Alles kann gemanagt werden, auch das Gehirn kann man trainieren, um sich besser regulieren zu können. Und das heißt, das gibt vor, dass auch widrigste Umstände von Einzelnen gemanagt werden können, wo auch wieder ein Stückchen der gesellschaftliche Kontext verloren geht. Puh, ich würde jetzt auf meinen Ausblick kommen, ja? Traumapolitisch verstehen. Es gibt aus El Salvador von Ignacio Martin Barro dieses Bild Trauma als Wunde. Und eine Wunde kann in Gewaltverhältnissen nicht verheilen. Das hat er aus dem andauernden Krieg in El Salvador gewonnen, das Bild. Das heißt, die Bedingungen, ob eine Wunde verheilen kann, sind total wichtig, um über Trauma eine Aussage zu treffen. Von einem jüdischen überlebenden Arzt gibt es eine Studie, Hans Kaison, sequenzielle Traumatisierung. Der hat gezeigt, dass es mehrere Sequenzen eines Traumas gibt und dass das, was nach dem, was wir als eigentliches Trauma verstehen, nämlich nach der Gewalttat, die Frage, er hat mit jüdischen Kriegswaisenkindern so Langzeitinterviews gemacht über Jahrzehnte, dass das, was nach dem Trauma ist, viel entscheidender ist für den Verlauf eines Traumas, als das, was währenddessen zum Beispiel passiert. Also die Bedingungen sind total wichtig. Die Grundsätze für die politischen Projekte, die mit Trauma arbeiten, Parteilichkeit, Vertraulichkeit, Kostenfreiheit, feministisch bei Frauenprojekten und Anonymität zuzusichern, es wären Praxisansätze, die sagen, es braucht immer zwei Ebenen. Es braucht die gesellschaftliche Analyse und die gesellschaftliche Bewusstseinsbildung neben der Arbeit der direkten Unterstützungsarbeit. Napoli Paulanga war eine der Aktivistinnen des Flüchtlingsstreiks und die fragte, als sie nach Deutschland kam, warum sind alle im Lager verrückt, also im Flüchtlingslager. Und dann fährt sie fort, auch ich wurde dreimal verrückt. Und sie erzählt, sie wurde nicht aufgrund ihrer traumatischen Fluchtgeschichte verrückt, sondern sie wurde verrückt aufgrund des Lebens im Lager. Das Leben im Lager bedeutete Isolation, es bedeutete das Aufheben, fast Aufheben von Selbstbestimmung, keine Verfügung über die Handlungsbedingungen und keine Perspektive auf eine Veränderung. Beispiele wie dies und aus ich höre jetzt auf, erstmal zur Diskussion, zeigen, wie wichtig das ist, dass Trauma immer auch was Politisches ist, das zu verstehen und in den Kontext mit einzubeziehen. Und ich hoffe an dieser Stelle, ich hätte jetzt noch viel zu sagen, aber ich glaube, es reicht erstmal. Und ich mache an dieser Stelle Schluss und genau, danke für eure Aufmerksamkeit.